Schiffe glimmen über der bewegten Fläche Ozean. Wunschkinder leben länger. Kennst du das Land? Nacht, Lichthöfe glimmen aus der Zeit. Zermahlene Sedimente stechen schwarze Löcher. Nacht, über der bewegten Fläche Ozean. Ich kann dich nicht beschreiben, ich kann uns nur fühlen. Wunschkinder leben länger, kennst du das Land? Nacht, Sedimente, Stanzen, Löcher. Vor der bewegten Fläche Ozean. Die Kunst der Sünde, die Kunst der Sünde. Die Kunst der Sünde, die Kunst der Sünde. Die Kunst der Sünde. Die Kunst der Sünde, die Kunst der Sünde, die Kunst der Sünde.